إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بيجشستا. Alhamdulillah, wir haben gelernt, was Aqida heißt, sprachlich und islamisch. Und wir haben gelernt, dass Manhaj der Weg ist, wie man eine Sache versteht. Und wir haben gelernt, dass Tawhid eine Unterkategorie von Aqida ist. Und es ist die erste Unterkategorie von Aqida. Und Aqida hat noch mehrere Kategorien. Und wir haben angefangen und gesagt, Tawhid ist ein Gottglaube. Und wir haben gesagt, Tawhid bedeutet Ifradullahi Ta'ala. Ifradullahi Ta'ala. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala eins machen. In was? In seiner Rububiyya, Uluhiyya und Asma wa Sifat. In seiner Herrschaft, das heißt in Taten, die nur Gott tun kann. In Asma wa Sifat, in Namen und Eigenschaften, so wie es ihm gebührt. Und in der Anbetung, dass wir nur ihn alleine anrufen. Und eine kleine Erinnerung vorweg, wir machen inshallah dieses Buch drei Grundlagen in der Religion und wir haben gelernt, die drei Grundlagen sind die drei Fragen im Grab und die kommen gleich inshallah nochmal, wo es heißt, wer ist dein Herr, wer ist dein Prophet und was ist deine Religion. Das sind die wichtigsten Sachen, das ist, was unser Leben bestimmt und das ist, was unser Jenseits bestimmt. Das ist, was wir gefragt werden im Grab. Und es wird, und wir werden sehen, ob wir darauf antworten können. Und wir haben gesagt, wir können nur darauf antworten, wenn wir danach leben, inshallah. Und inshallah werden wir dieses Buch, was wir durchnehmen, nachdem wir noch weitere Bücher durchgenommen haben, nochmal durchnehmen. Weil jetzt mache ich inshallah eine kleine, einfache Verständnis. Weil wenn ihr seht, wie die Gelehrten diese Bücher erklärt haben, dann wundert ihr euch. Allein über Bismillahirrahmanirrahim haben sie mindestens 20 Seiten geschrieben, subhanallah. Nur über dieses Wort, Bismillahirrahmanirrahim. Weil so viele Meinungen darüber gibt, so viele Erklärungsmöglichkeiten es gibt, subhanallah. Auf jeden Fall machen wir weiter, inshallah. Wir setzen an. Wir haben letztes Mal gesagt, der Sheikh sagt, jeder Muslim und jede Muslime muss drei Angelegenheiten wissen. Welche drei Sachen waren das? Das war erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht einfach so erschaffen hat, zum Spaß. Ja, sondern er hat uns einen Sinn gegeben und er hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat uns Gesandte gesandt. Wer ihnen folgt, der kommt ins Paradies und wer ihnen nicht gehorcht, der kommt in die Hölle. Die zweite Angelegenheit war, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit Partnern zufrieden ist, die man ihm beigesellt, sei es ein nahestehender Engel, und hier ist Jibril alayhi salam gemeint, ja? Malikun Muqarrab, wenn das meistens kommt, ein nahestehender Engel, ist meistens Jibril alayhi salam gemeint, weil er die höchste Position von den Engeln hat, und oder wenn man einen Propheten anbietet, ja? Damit ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden, egal welche Anbetung, welchen Partner ihr in der Anbetung zu ihm gesellt. Allah subhanahu wa ta'ala ist damit nicht zufrieden. Und wir haben zu den allen Sachen Beweise des Koran genannt. Und die dritte Sache war, wer seinem Gesandten gehorcht und Allah subhanahu wa ta'ala eins macht, dem gebührt es nicht, Freundschaft oder Zuflucht zu suchen bei Leuten, die den Islam bekämpfen. Und wir haben das gesagt, wir können nicht mit jemandem Freunde sein, die meine Mutter und mein Vater beschimpfen, ja. Und ich sag zu ihm, ja, der sagt zu dir, deine Mutter ist so und so und deine Mutter so und so. Und du sagst, ja, du bist mein Freund, mashallah, wir sind gute Freunde. Das geht nicht. Und genauso ist es schlimmer mit Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gesandten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist uns lieber als unsere Mutter und Vater. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist uns am liebsten. Tayyib, machen wir weiter. Der Sheikh sagt, i'lam, arshadakallahu li ta'ati. Sag, wisse. Und er macht dann wieder eine Dua. Möge Allah dich recht leiten oder möge Allah dich führen zu seinem Gehorsam zu ihm. An al-Hanifiyyata millata Ibrahim. Dass die Hanifiyya die Milla von Ibrahim ist. Ja, was bedeutet das jetzt? Al-Hanifiyya, kannst du sagen, Oder Al-Milla kannst du sagen, es ist der Weg. Milla kannst du sagen, es ist der Weg. Man kennt das auf dem Türkischen, ja? Millet. Ja, man ist dann eher Volk gemeint, wahrscheinlich. Aber es kommt aus dieser Sache. Milla heißt hier Weg. Und wir können das im Koran, ja? Wir kennen das aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala immer Hanifiyya oder Al-Hanif immer mit Ibrahim a.s. verbindet. Und Al-Hanif ist der gerade Weg, ist der rechtschaffene Weg. Und der Sheikh erklärt auch gleich, was das ist. Was ist dieses Hanifiyya Millat Ibrahim? Was ist damit gemeint? Er sagt, أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbetest, aufrichtig und ehrlich in deiner Religion. Das ist Millat Ibrahim. Das ist Millat Ibrahim. Das ist die Hanifiyya von Millat Ibrahim. Deswegen gehören wir auch zu der Millat von Ibrahim. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten, ihm nichts beigesellen und das mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Nicht, dass die Leute uns sehen. Nicht, dass die Leute sagen, der macht das gut, mashallah, für Ar-Riya, sondern wir machen das mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Er sagt, das und diese Sache wurde allen Menschen anbefohlen. Diese Sache, was? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein, einzig und allein anbietet, aufrichtig dabei ist. Ja? Diese Sache wurde allen Menschen anbefohlen und sie wurden deswegen erschaffen. Wo ist der Beweis? Ja? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur dafür erschaffen, damit sie mich anbeten. Und er sagt, وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِدُونَ. Und die Bedeutung von يَعْبُدُون, diese Anbetung, ist يُوَحِدُون. Ja? Kommt von Tawhid, وَحَدَ, يُوَحِد. Ja, bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht. Das heißt, Allah sagt, ich habe die Jinn und die Menschen nur dafür erschaffen, damit sie mich eins machen. Damit sie mich eins machen. Das bedeutet Anbetung. Und wir haben letztes Mal erklärt, يَعْبُدُون meistens bedeutet Ibadah, ja? In diesem Zusammenhang, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَّا لِيَعْبُدُونَ, mit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht. Ibadah natürlich bedeutet, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah das beschrieben hat, und viele Gelehrten greifen darauf zurück, weil es eine einfachere Erklärung ist, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'ali wal-a'mali al-batina wa zahira. Er sagt, Al-Ibadah ist ein Wort, das alles sammelt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und womit er zufrieden ist, von den Taten und den Worten, das Öffentliche und das Verborgene. Das Öffentliche und das Verborgene. Das ist Ibadah, allgemein definiert, allgemein erklärt. Ja, sei es das Gebet, sei es Fasten, sei es Zakat, oder sei es innerliche Sachen auch, ja, verborgen, offen, hat zwei Bedeutungen. Entweder Sachen, die du in öffentlichen Sachen tust, öffentlich vor den Leuten tust, und das Verborgene heißt dann, was du im Verborgenen für Allah tust, zum Beispiel Qiyam al-Layl, in der Nacht beten, oder es bedeutet Taten, die man öffentlich sieht oder offenkundig sieht, wie Gebet, Fasten, Zakat, Hajj, und Taten, die keiner sieht und die nur im Herzen sind, die nur Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wie zum Beispiel Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, Ikhlas, Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter. Diese Sachen kommen inshallah nochmal genau detailliert in den nächsten Unterrichten, bi'idhnillahi ta'ala. Alles mit Beweis vom Koran. Und dann sagt der Sheikh, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ. Das Gewaltigste, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen anbefohlen hat, ist At-Tawhid. Das ist das Gewaltigste und Wichtigste. Wir haben das erklärt kurz und inshallah gehen wir später nochmal genauer darauf ein, aber At-Tawhid, dass man Allah subhanahu wa ta'ala richtig, aufrichtig mit dieser Milla von Ibrahim anbietet und eins macht. Ja? Und er sagt, وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ, dass du Allah machst in der, eins machst in der Anbetung. Und sagt er, وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ. Und das Gewaltigste, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat, ist Schirk, die Beigesellung. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Und er sagt, وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهِ. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beigesellst. Dass du oder dass du Allah subhanahu wa ta'ala auch leugnest. Weil indem du Allah subhanahu wa ta'ala leugnest, hast du dich oder deine Gelüste oder dein Denken zu Gott gemacht und sagst, das, was ich denke, ist besser, was Gott denkt. Ja. Oder was man Allah subhanahu wa ta'ala eben sagt, ja, Allah ist Gott und der ist Gott und der ist Gott. Wie die Christen das machen, sagen, Jesus ist Gott und der Geist ist Gott und der Vater ist Gott und die wissen nicht, wie sie das zusammenbringen. Oder andere sagen, Zoroastrier zum Beispiel, die sagen, es gibt zwei Götter, einen guten und einen bösen Gott. Oder die Hindus und Buddhisten haben sowieso tausende von Göttern, Millionen, Elefanten, Kühe, weiß nicht was. Ja. Diese Sachen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, sind nicht erlaubt. Wo ist der Beweis? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Betet Allah an und gesellt ihm nichts bei. Ja. Kein Engel, kein Prophet, keine Menschen, keine Flaschen, keine Tiere, keine Steine. Subhanallah, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es Leute, die haben Datteln als Götter genommen. Ja, wenn sie keine Geld hatten, so Götter machen, dann haben sie gesagt, okay, die Datteln sind meine Götter. Und wenn sie Hunger hatten, haben sie die gegessen. Subhanallah, die haben ihre eigenen Götter gegessen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala ist anders. Ja? Nichts ist so wie er. Subhanallah, das muss man verstehen. Das muss man verstehen, inshallah. Und richtig erkennen. Und Schirk, wo ist der Beweis, dass der Schirk eine gewaltige Sache ist, eine gewaltige Sünde ist? Es gibt viele Beweise. Ja? Aber ein Beweis ist auch bekannt. Das ist der Beweis, wo Luqman seinem Sohn eine Nasiha gibt und er sagt, ja, O mein Sohn, ja, wisse, inna shirka la dhulmun azim. Ja, der Schirk, die Beigesellung, dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, ist die gewaltigste Sünde, also ist die gewaltigste Dhulm, ja, gewaltigste Ungerecht, was du machen kannst. Das Schlimmste, was es gibt. Deswegen, jemand kann Milliarden von guten Taten machen und er kann ein gutes Herz haben und er kann alle Menschen und Tiere gut behandeln und sogar die Pflanzen gut behandeln und die besten Charaktereigenschaften machen. Wenn er Allah subhanahu wa ta'ala nicht anerkennt, dass es Allah gibt, dass er ein Einziger ist und keine Partner hat, so ist er, gehört er zu den schlimmsten Leuten. Warum? Warum? Weil dieser Schirk ist das Schlimmste, was du machen kannst, das schlimmste Unrecht, was du machen kannst. Deswegen sagen wir Muslime auch, dass der schlechteste Muslim immer noch besser ist als der beste Kafir, nur wegen dieser eine einzige Sache. Aber diese eine einzige Sache ist die Rettung vor dem Höllenfeuer. Und das Eintreten ins Paradies. Subhanallah. Und der Sheikh sagt, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, wenn zu dir gesagt wird, مَلْ أُثُولُ السَّلَاسَ, was sind die drei Grundlagen, الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا, dass jeder Mensch wissen sollte, was sind diese drei Grundlagen, was ihm jetzt erzählt, worum es geht. Da sagt er, فَقُلْ, sagt zu ihm, مَعْرِفَتُهُ الْعَبْدِ رَبَّهُ, dass der Diener seinen Herrn kennt. Aha. Und seine Religion kennt und Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennt. Dann sagt er weiter, gleich darauf einzugehen. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا رَبُّكَ, wenn dann zu dir gesagt wird, wer ist dein Herr? Du redest mit jemandem und du sagst, was sind diese drei Grundlagen? Du sagst, ja, meinen Herrn kennen oder deinen Herrn kennen. Deine Religion kennen und den Propheten kennen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, okay, wer ist dein Herr? Man Rabbuk? Man Rabbuk? Faqul. Dann sagt er zu ihm, sag, Rabbi Allah, alladhi rabbani. Mein Herr ist Allah, der Herr von allem. Mein Herr ist Allah, andere Bedeutung, mein Herr ist Allah, der mich erzogen hat, der mich gemacht hat, der mich erschaffen hat. وَرَبِّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ, und er hat die ganze Menschheit oder die ganze Welt und die ganze Schöpfung erschaffen oder er hat sie erzogen und er hat ihnen ihre Gunst gegeben. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَى, und er ist mein und er ist derjenige, der das einzige Recht hat, angebetet werden. Sozusagen er ist meine Person oder er ist mein Wesen, das ich anbete und es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihn. Oder es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer ihn. Ma'budi, warum habe ich das so kompliziert erklärt, bedeutet eigentlich, wenn du sagst zum Beispiel Hatifi, das heißt mein Handy. Er sagt Ma'budi, mein Anbetungswürdiger sozusagen. Er möchte da seine Liebe noch mit reinbringen. Jetzt, Ar-Rab kommt von dem Wort, oder At-Tarbiyah kommt von dem Wort von Rab. Und Tarbiyah bedeutet erziehen. Wenn du dein Kind erziehst, dann gibst du ihm Tarbiyah. Tarbiyah bedeutet etwas erziehen, richtig beibringen, formen, gestalten, geben. Bedeutet alles drin. Und diese Tarbiyah ist, was Allah subhanahu wa ta'ala auch ausmacht. Ja? Dass er uns sagt, dass er uns nicht allein im Stich gelassen hat, ja? Das Gesandte gesiegt hat. Er sagt, guck mal, so ist die richtige Anbetung, so ist das richtige Art und Weise, so bist du Allah subhanahu wa ta'ala richtig, so musst du dich gegenüber ihm richtig verhalten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erzogen mit den Gesandten, mit seinen Büchern, die er uns geschickt hat. Er ist unser Rabb, und Rabb bedeutet, auf Deutsch bedeutet es eigentlich nur Herr. Ja, aber man kann es besser übersetzen als Erzieher, noch zusätzlich. Oder als, in dem Fall, Schöpfer, Geber. Sie hat viele Bedeutungen, subhanallah. Wir übersetzen es meistens als Herr. Aber wenn du das hier siehst, وَرَبِّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ, das heißt, er hat die ganzen Menschen mit seiner Gunst ausgestattet. Er hat sie ihnen gegeben, er hat sie ihnen erzogen. Ja? Auch als Beweis, das kommt jetzt, inshallah. Sagt, wo ist der Beweis dazu? Sagt, وَالدَّلِيل. Wo ist der Beweis für diese Sache? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja? Gepriesen sei er, oder alles Lob gebührt Allah, dem Herrn, den Rabb der Welten. Ja? Und das muss man hier verstehen. Rabb bedeutet nicht nur Herr der Welten, sondern er hat euch die Gunst gegeben. Er hat euch erzogen. Er hat euch gezeigt. Er hat euch gemacht. Du bist groß geworden. Jetzt liegt es an dir, ob du ihn richtig anbetest. Und dann sagt er, وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٍ. Und alles, was, alles außer Allah ist Alam. Hier, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, er ist der Herr von Alamin, von den Welten oder Weltenbewohnern, übersetzt man das. Und er sagt, alles außer Allah ist dieses Alam. Entweder ist es die Welten oder was in ihnen ist, oder alles zusammen und oder nur die Weltenbewohner. Aber der Sheikh sagt hier, alles außer Allah ist Alam. Warum? Weil alles außer Allah ist erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Deswegen ist alles außer Allah dieses Alam. Er sagt, وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ. Er sagt, und ich bin einer von diesem Alam. Um zu sagen, deswegen muss ich ihn anbeten. Deswegen ist er der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und ich gehöre dazu, zu diesem Alam. Und er ist mein Herr, er ist mein Schöpfer, er ist mein Erzieher, er ist mein Geber, er ist mein einziger Gott, der das Recht hat, angebetet zu werden. Wenn dann zu dir gesagt wird, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Wenn dann zu dir gesagt wird, wie hast du deinen Herrn erkannt? Ja, okay, du hast einen Herrn, das gibt dir, alles klar. Alles ist Alam außer dir, außer ihm. Wie hast du ihn jetzt erkannt? Wodurch hast du ihn erkannt? Dann sagt er, und das ist eine Erziehung, damit ihr lernt. Subhanallah, Sheikh, diese Bücher sind eine Erziehung, damit ihr lernt, wie ihr selber Allah subhanahu wa ta'ala erkennt und gleichzeitig den anderen Leuten beibringen könnt. Er sagt, فَقُلْ, sagt zu ihm, zu demjenigen, der mit dir diskutiert, بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Durch seine Zeichen und durch seine Schöpfung habe ich ihn erkannt. Wie hast du ihn erkannt? Durch seine Zeichen und durch seine Schöpfung. Und dann sagt er, وَمِنْ آيَاتِهِ, und von seinen Zeichen ist اللَّيْل, die Nacht, وَالنَّهَار, der Tag, وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر, die Sonne und der Mond. Er sagt, وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ, und von seinen Schöpfung, السَّمَاوَاتُ السَّبْعِ, die sieben Himmel, وَالْأَرَضُونَ السَّبْعِ, und die sieben Erden, وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ, und was in ihnen ist und was zwischen ihnen ist. Das ist die Schöpfung. Nochmal. Wie hast du deinen Herrn erkannt? Durch seine Zeichen und durch seine Schöpfung. Was sind die Zeichen? Einige Zeichen sind zum Beispiel die Nacht und der Tag, der Sonne und der Mond. Was sind die Geschöpfe? Was ist die Schöpfung? Die sieben Herde und die sieben Himmel. Da kommt jetzt jemand. Die sieben Erden und die sieben Himmel. Und das, was in ihnen ist und das, was zwischen ihnen ist, ist alles Schöpfung. Wo ist der Beweis für diese Aussage? Und das ist das Schöne an dem Buch. Er sagt etwas und bringt direkt Beweis aus dem Koran. Die Aussage in Surat Fussilat, Vers 37, Er sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Und von seinen Zeichen ist die, ist die Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ. So betet nicht die Sonne und den Mond an. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ. Betet Allah an, der diese erschaffen hat, der die Sonne und den Mond erschaffen hat. In kuntum iyyahu ta'budun. Wenn ihr ihn anbietet, wenn ihr ihn eins macht, wenn ihr aufrichtig seid sozusagen, wenn ihr ihn anbietet, dann betet ihn richtig an. Betet nicht die Sonne an, betet nicht den Mond an. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erschaffen. Und diese Sachen, die Sonne und der Mond, und der Tag und die Nacht, sind ein Zeichen von dem Schöpfer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ. Wahrlich, euer Herr ist Allah. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Der die Himmel und die Erden erschaffen hat. فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ. In 6 Tagen und dann hat er sich über den Thron erhoben. Und jetzt kommt der Beweis. يُغْشِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Und die Nacht hat es eilig, den Tag zu überdecken, sozusagen. Hier ist der Beweis für seine Schöpfung. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Und die Sonne und der Mond und die Sterne wurden durch seinen Befehl uns dienstbar gemacht. Was bedeutet dienstbar? Die wurden uns zur Verfügung gestellt. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sachen erschaffen, damit sie uns helfen, damit wir unterscheiden können, Tag und Nacht, die Sterne, damit wir wissen, auf der See zum Beispiel oder unterwegs, damit du weißt, wo du hingehst und so weiter. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Das ist eine rhetorische Frage und man übersetzt das meistens nicht so, aber er sagt, gehört oder ist ihm nicht denn die Schöpfung und die Angelegenheiten sozusagen, ihm gehören die Schöpfung und ihm gehört die Angelegenheit, die Sachen. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Gepriesen oder segensreich sei der Herr der Welten und der Weltenbewohner. Und dann sagt er, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Und der Rabb, Rabb ist Al-Ma'bud. Also der Herr ist der Anbetungswürdige oder der Angebetete. Derjenige, der angebetet wird. Wo ist der Beweis dafür? Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسِ. O ihr Menschen, Achtung, er sagt nicht nur, O ihr Gläubigen, er sagt, O ihr Menschen, اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ. Betet euren Herrn an, euren Rabb. الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Der euch erschaffen hat und diejenigen, die vor euch, wozu? Auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Auf das hier Gottes wichtig wird. Er hat jetzt den Beweis gebracht, dass hier Rabb al-Ma'bud ist. Dass der Herr der Anbetungswürdige ist. Dass derjenige, der alles erschaffen hat, dich und diejenigen vorher, die Himmel und die Erde, die Nacht und den Tag. Das Rabb bedeutet hier Ma'bud, der Angebetete. Wie hat es bewiesen? Er hat gesagt, ja, Johannes, u'budu, betet euren Herrn an. Das bedeutet, euer Herr ist der Anbetungswürdige. Dann sagt er weiter, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Derjenige, der euch die Erde zu einem Ruhestätte, Ruhebett gemacht hat. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Und den Himmel zu Säulen gemacht hat. Später inshallah nochmal genau detailliert, was das bedeutet. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Und er lässt vom Himmel das Wasser herabkommen. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Auf das ihr von dem Boden Früchte herauskommen lässt, dass eine Versorgung für euch ist. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So macht Allah subhanahu wa ta'ala keinen Partner, so gesellt ihm nichts bei. Und ihr seid darüber im Wissen. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen macht. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala Zeichen, ihr seht Allah subhanahu wa ta'ala Zeichen. Ihr kennt Allah subhanahu wa ta'ala Schöpfung. Ihr habt sie gesehen. Und er gibt euch, er tut euch versorgen von dem Himmel und von der Erde. So gesellt ihm nichts bei. Wobei ihr all diese Sachen wisst. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So gesellt Allah nichts bei. Und ihr seid wissend darüber. Subhanallah. Und Ibn Kathir, rahimullah, hat dazu gesagt, الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِعِبَادَةِ. Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya, der Schöpfer dieser Sachen, was wir alles aufgezählt haben, huwa al-mustahaqqu lil-ibadah. Er hat das Recht, angebetet zu werden. Ibn Kathir, ja, rahimullah, ist ein großartiger Tafsir-Gelehrter und dazu inshallah im zweiten Durchgang mehr. Ibn Kathir hat gesagt, Al-Khaliq, der Schöpfer all dieser Sachen, ja, ist der Anbetung würdig oder ist der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Subhanallah. Und ich denke, heute machen wir das bis hierhin. Nächste Woche fangen wir mit den Arten von Ibadah an. Und es gibt viele Arten von Ibadah und wir werden einige aufzählen, wie zum Beispiel das Gebet oder das Islam und Iman und Dua und Vertrauen auf Allah. Es ist ein bisschen mehrere Sachen. Wir werden zu all diesen Sachen inshallah Beweise bringen. Das machen wir inshallah nächste Woche. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.